Ja. Also ich habe heute einen unheimlichen Frosch im Hals. Das hatte ich beim letzten Mal schon. Wird nicht zur Gewohnheit werden, das verspreche ich euch. Frosch im Hals, der Podcast über Frösche und Hälse. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin Steffen und wieder einmal ist es hier Sonntag und nicht Samstagabend. Irgendwie bürgert sich das gerade ein, dass ich die Sendung dann tatsächlich am Sonntag aufnehme und nicht erst oder nicht schon am Samstagabend. Heute versuche ich das ein bisschen kürzer zu halten, weil ich nicht ganz arg zu viel Zeit habe mit der Aufnahme tatsächlich. Heute geht es natürlich nochmal um Convergence Woche 4. Da gucke ich mir nochmal ein paar Heftchen an. Zwei Stück habe ich mir da rausgesucht. Nämlich einmal die Ausgabe Plastic Man und dann Shazam. Das sind zwei Hefte, die haben mich da also sehr begeistert. Dann schaue ich mir an Justice League Nummer 40. Das ist der Prelude zu dem großen Event Darkseid War. Ja, das muss man dazu sagen. Also dieses War gehört dazu. Genau, davon also eben Justice League Nummer 40. Anfangen möchte ich aber mit einer kleinen Story, nämlich warum ich auch heute erst am Sonntagnachmittag die Sendung aufnehme. Tatsächlich ist der Grund, dass ich heute Morgen bei dem wunderschönen Wetter mit Max auf dem Flohmarkt gewesen bin. Und ja, ich gehe eigentlich unheimlich gerne auf den Flohmarkt, weil man da immer Sachen findet, mit denen man so nicht rechnet, dass man sie findet. Ich habe also dieses Mal tatsächlich ein altes Gameboy-Spiel gefunden, wo ich gar nicht dran geglaubt hätte, und zwar Tetris. Tetris ist also wahrscheinlich das Gameboy-Spiel überhaupt, und ich habe sagenhafte 2 Euro dafür bezahlt, also noch günstiger kriegt man es eigentlich fast nicht. Was ich aber vor allem gefunden habe, war ein Band, der, oh Gott, jetzt muss ich mit Fabulous Fury Freak Brothers heißen die, glaube ich, damals rausgegeben von 2001, also auch die deutsche Ausgabe und dann eben auch mit der mit Geschichten im Backup von Wonder Warthog. Habe ich natürlich noch nicht gelesen, weil das Ganze ist ein ziemlicher Brecher, also ein ziemlicher ziemlich dicke Schwarte an vielen, vielen Geschichten. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal reinknien. Allerdings gibt es eine wunderschöne Überleitung, denn die Furry Freak Brothers, nicht Fury Freak Brothers, das war die Anspielung in Iron Man 2, glaube ich, die Furry Freak Brothers gibt es als Nachdruck gelegentlich in U-Comics und da habe ich dann auch sofort meine erste Review in dieser Ausgabe. Ich habe nämlich überraschend Post bekommen von Steff Murschatz von U-Comics eben. Der hat mir die Gratis-Comic-Tag-Ausgabe schon mal eine Woche früher zukommen lassen, weil ich so begeistert über die jährlichen Gratis-Comic-Tag-Ausgaben von U-Comics auch immer bin. Also hat mich sehr überrascht, dann von Steff Murschatz tatsächlich dieses Heft zugeschickt zu bekommen. Es ist einfach nur geil. Also ich liebe dieses Heft. Ich habe es die letzten paar Jahre, seitdem es die gibt, ich glaube jetzt das dritte Mal in Folge, ja, 2013, also dritte Heft in dem Fall. Dieses Mal mit dem Thema Licht. Letztes Jahr war das Thema 1984, passend auch zu dem Snowden-Skandal. Dieses Mal eben das Thema Licht. Es ist ein großer, großer, gemischter Haufen toller Geschichten. Was mich also auch in Anbetracht des regulären U-Comics-Programms überrascht hat, war, dass es jetzt auch Comics gibt zu Popo Club. Das sind so alte Figuren, die kennt man aus dem Fernsehen eher noch. RTL Freitag Nacht News gibt's die, hat es die Figuren damals gegeben. Das sind so Ernie und Bert verarschen. So Ernie und Bert im Sadomaso-Club. Das war so damals mein Highlight bei den Freitag Nacht News immer. Und davon gibt es jetzt also tatsächlich auch Comics, die auch in den normalen U-Comics-Heften stattfinden. Und danach ist es also wirklich bunt gemischt. Also du hast Fantasy-Geschichten, Science-Fiction-Geschichten, Sachen mit hohem Niveau, Sachen mit niedrigem Niveau. Es ist so für jeden alles was dabei und es ist also wirklich sehr angenehm. Es ist anders, es ist andersartig vor allem. Es ist nicht so, dass man jetzt da eine klare Linie durch hat, sondern es ist wirklich so, ja, weiß ich nicht, machen Underground-Comic und du könntest hier praktisch dabei sein. Teilweise hast du Gesellschaftskritik, teilweise hast du einfach nur irgendwelche kleinen lustigen Begebenheiten, hier beispielsweise so Sami und Iggy, würde ich jetzt mal so sagen, bei denen einfach nur ein Stromausfall ist und das Licht ausgeht. Dann hast du hier auf der Couch mit Dr. Moni Meise, was meiner Meinung nach so ein interessanter Mix aus, weiß ich nicht, Janosch und dem kleinen Arschloch ist. Also total abgefahren, also mich total begeistert. Dann noch so Science-Fiction-Geschichten mit so Robotern. dann auch so sehr abgedrehte Geschichten, die so sehr sphärisch und fantasyartig sind, dann mit 2084 auch eine etwas, ja, also es sind auch ein paar Sachen dabei, die mich so ein bisschen an Peri Rodan erinnert haben, tatsächlich. Die Tempel des Lichts erinnert mich von der ganzen Stimmung und auch von der Art, wie die Serie, wie die Geschichte gezeichnet ist, sehr an diese Peri Rodan-Cover, orientiert sich aber so ein bisschen an diesem Cthulhu-Mythos. Ich kenne mich aber jetzt mit Cthulhu nicht so besonders gut aus. Dann gibt's hier, was mich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, die Geschichte Forever Together mit einem ziemlich krassen Ende. Das ist so diese Art Body-Horror, den ich eigentlich so gar nicht haben kann. Sehr gelacht habe ich bei Schwarzlicht. Das hat ein paar interessante Stellen. Also das habe ich also wirklich ein bisschen schmunzeln müssen am Ende, auch mit dem Ende. Man fängt dann auch wirklich an, darüber nachzudenken. Und dann so, ja, fast schon mein Highlight, dann am Ende die Geschichte im Herzen der Sonne, wo es dann nochmal die Nazis auf die Glocke bekommen. Sehr, sehr cool. Und dann auch mit einem sehr, sehr lustigen Ende. Wenn man so diesen ganzen Nazi-Mythos mit der hohlen Erde, bla bla bla, und der Einzige, der es hier überlebt, mehr oder weniger, ist der Nicht-Nazi. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, also das ist auf jeden Fall, solltet ihr dieses Jahr euch nur ein einziges Heft beim Gratis-Comic-Tag holen, dann sollte es dieses U-Comics-Heft sein. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr 18 seid oder älter, weil das ist schon also für Erwachsene, weil viele andere, also viele Konzepte, die hier drin sind, die kapiert ein Kind halt auch nicht und die Zeichnungen sind halt auch nicht immer kindgerecht, ne? Also da wird mit Genitalien um sich geworfen ohne Ende und mit Schimpfwörtern und weiß der Geier was, also kindgerecht ist was anderes, aber das ist auch gar nicht beabsichtigt, sondern das sind also wirklich beabsichtigt auch Erwachsenen-Comics und genauso ist das gemeint. Also wirklich meine Empfehlung für den diesjährigen Gratis-Comic-Tag. Und den Rest könnt ihr dann, da könnt ihr dann einfach im Zweifelsfall nochmal reingucken, ist ja auch alles super. Gut, dann geht's weiter mit der normalen Superheldenkost, die wir hier auch haben. Ich habe mich dieses Mal ein bisschen auf DC versteift, weil ich gar nicht so viel Marvel aktuell noch lese. Also jetzt am 2. Mai, gestern ist ja der Free Comic Book Day über die Bühne gegangen. Meine Free Comic Book Day Hefte habe ich aber noch nicht, die kommt mit der Lieferung vom Comic Room Hamburg. Dementsprechend kann ich zum Free Comic Book Day erst wahrscheinlich in der nächsten oder eigentlich sogar eher übernächsten Woche was sagen, weil nächste Woche wird es keine aktuelle Folge geben, sondern eine Konserve. Dementsprechend kann ich zum Free Comic Book Day noch gar nicht so viel sagen. Ich möchte anfangen mit Convergence Nummer 4. Von DC Comics in dem Fall mal wieder. Das Heft ist wieder nichts Besonderes. Die Story wird weiter fortgeführt. Ja, die Figuren offenbaren so ein bisschen so ihre Pläne. So ganz vorrangig natürlich Deimos, der hier dann auch ganz ehrlich sagt, was für einen Plan er hat. So als DC-Leser hätte man das erahnen können, weil Deimos ja auch der Schurke aus den Warlord-Comics ist und der hat sich hier so als großer Retter positioniert und dann jetzt offenbart er sich also wirklich als jemand, der die Kräfte der Zeitreisenden dazu braucht, Brainiac, diesen galaktusartigen Brainiac wieder zurückzuholen. Eine Figur, die mir immer weiter ans Herz wächst, ist Yolanda, also die Avatarin des Red. Sie ist zwar ein bisschen inkonsistent dargestellt, also sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen. In einem der Hefte fing sie plötzlich an zu weinen, weil ein paar Superhelden dann umgebracht worden sind und ansonsten ist sie eigentlich immer sehr hart und sehr durchsetzungsfähig. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie finde ich sie immer sympathischer und von Heft zu Heft kann ich mir auch wirklich vorstellen, sie dann auch eben nach Convergence noch weiter beobachten zu wollen. Ich bin gespannt, wohin das führt. Auch dieser Fokus auf Dick Grayson geht weiter. Diese Interaktion zwischen Telos und Dick Grayson eben. Ansonsten bietet dieses Heft gar nicht so viel Besonderes. Also da, wo das letzte Heft immerhin noch ein paar Elseworlds gezeigt hat, noch ein paar Schurken von Batman aus alten Kontinuitäten, da versteift sich diese Ausgabe also tatsächlich auf Skataris, auf diese Welt aus Warlord. Es gibt mal wieder eine riesige Schlacht, also die Erde-2-Charaktere sind wieder mal in einer großen Prügelei und ich habe so gedacht, hey komm, das hab ich in der letzten Ausgabe schon gelesen, wieso muss es das jetzt nochmal geben? Also die Figuren gehen von Ort zu Ort und das Einzige, was sie da machen, ist dann schon wieder eine große Schlacht zu führen, einmal gegen Roboter, hier gegen Echsenwesen. Das ist so ein bisschen meine Kritik an dem Heft, an der ganzen Serie sowieso, dass man die Figuren praktisch einfach nur von Kampf zu Kampf schickt und gar nicht so viel passiert. Ich habe sowieso eher das Gefühl, dass die ganze Story und die ganze Hinterfütterung mit den Informationen sowieso in den einzelnen Heften, in den Miniserien stattfindet. Diese Woche meine beiden Hefte der Wahl waren Plastic Man und Shazam. Ich fange an mit Plastic Man and the Freedom Fighters Nummer 1, gezeichnet, geschrieben weiß ich jetzt gerade wieder gar nicht, aber gezeichnet von John McCrea, der früher eben zusammen mit Garth Ennis auch Hitman gemacht hat. optisch ist das hier also wirklich großartig. Es ist natürlich so ein bisschen schief, wie John McCrea immer zeichnet. Er zeichnet das nicht so auf den Punkt. Man verzeiht ihm dieses etwas Wackelige, aber weil er einfach sehr harte Bilder, möchte ich fast schon sagen, zeichnet und auch Figuren, die ein bisschen so over the top sind. Die Freedom Fighters sind ja praktisch die Superhelden aus dem Golden Age, die dann in der DC-Kontinuität angefangen haben, gegen die Nazis zu kämpfen. Und man bekommt also die Welt mit, wie sie gewesen ist für die Freedom Fighters vor der Kuppel. Eine Schlacht vor der Kuppelerrichtung und dann eben auch so, wie sie dann von den Nazis in New York dann festgesetzt worden sind. Die Nazis haben dann irgendwie die Freiheitsstatue mit Hakenkreuzen angepinselt und auf das Buch, was die Freiheitsstatue in der Hand hält, Mein Kampf draufgeschrieben. Also irgendwie auch so, gar nicht so lustig. Und haben dann eben die Freedom Fighters auch festgesetzt. In dem Moment aber, wo dann die Kuppel natürlich aufgeht, kriegen die Figuren ihre Kräfte wieder. Das Heft konzentriert sich sehr stark auf Plastic Man, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil Plastic Man einer meiner Lieblings-Superhelden ist. Ist ja auch so eine Ikone geworden im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, weil Max sich immer nicht merken konnte, wer Plastic Man war oder wer ihn gezeichnet und geschrieben hat und weiß der Geier. Und dementsprechend ist Plastic Man also aus vielen, vielen Gründen einer meiner Lieblings-Superhelden. Spielt sich hier ganz toll aus. Die Nazis, die hier unterwegs sind, reden gelegentlich Deutsch und das wirkt also relativ normales Deutsch. Also man hat sich da jetzt auch nicht irgendwie großartig verbogen. Es gibt in der Final Crisis eine kurze Szene, wo dann Overgirl eben vom Himmel fällt und dann irgendwas von sich gibt, der Himmel ist Blutungen. Wobei ich glaube, dass sie sagen wollte, der Himmel blutet einfach nur. Und das war einfach nur ein Google Translate-Fehler oder keine Ahnung, dass man sich einfach keine Mühe gegeben hat, die Figur auch echtes Deutsch sprechen zu lassen. Und wenn selbst jemand wie Grant Morrison gar keinen Wert darauf legt, eine deutsche oder deutschstämmige Figur dann auch ein sauberes, ordentliches Deutsch sprechen zu lassen, wer denn dann? In diesem Heft funktioniert das. Es ist natürlich so, manchmal ist das in diesen Heften so, man würde es als Deutscher womöglich so nicht sagen, aber es ist zumindest grammatikalisch und rechtschreibartig, ist es richtig. Das ist schon vieles wert. Von den Zeichnungen her gefällt mir das sehr gut. Dann gibt es in diesen Heften immer den Moment, wenn Telos verkündet, dass eben dieser Wettbewerb zwischen den Universen stattfinden soll und dann sieht man in diesen Waben immer die anderen Realitäten und ich habe also jetzt schon bei verschiedenen Bildern im Internet auch gesehen, wie Captain Carrot dann immer aussieht und da haben sich also viele Leute überhaupt nicht an die Vorlage gehalten und haben einfach irgendwas gezeichnet. Teilweise hat wohl auch der Kolorist geschlafen. John McCrea zeichnet einen ziemlich akkurate Sucrew. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, was der hier macht. Also die Sucrew von John McCrea gefällt mir wahnsinnig gut. Ich könnte mir vorstellen, wenn es mal irgendwann ein Reboot gibt von Erde 26, der aktuelle Multiversity Captain Carrot sieht ja ein bisschen anders aus, aber wenn es so vielleicht nochmal so die alte Erde 26 gibt, warum John McCrea nicht als Zeichner nehmen? Das hat er hier wirklich gut hingekriegt. Also die Figuren hat er drauf. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ganze Heft hat mir gut gefallen. Ich mag die Figuren. Ich mag auch den Gegenspieler, diesen Silver Ghost. Das ist alles sehr, sehr klassisch und die Figuren sind einfach in den letzten paar Jahren sehr untergegangen, weil sie einfach irgendwann Teil des DC-Universums wurden und es gab vor ein paar Jahren nochmal so ein paar Miniserien eben mit den Freedom Fighters, irgendwie Phantom Lady und Dolman, dann gab's The Human Bomb und Ray und das waren so, ich glaube so, weiß nicht, so 12 Hefte oder sowas, wo Justin Gray und Jimmy Palmiotti, glaube ich, dann nochmal die Figuren angepackt haben. Das war auch schon zur Zeit der New 52. Allerdings ist da nie wirklich was draus geworden und das hat mich also schon sehr, sehr traurig gestimmt. In Multiversity haben mir die Figuren dann aber auch wieder sehr gut gefallen. Diese Neuerfindung, die Morrison da praktisch gemacht hat. Hier haben wir wirklich die klassischen alten Charaktere. Plastic Man ist mit dabei. Und also für mich ist das auf jeden Fall eins der Highlights. Da freue ich mich auch schon auf Ausgabe 2, weil es da dann auch gegen diese Futures End Realität 35 Jahre in der Zukunft geht. Und als letztes hat man da so einen großen, riesigen, gruseligen Batman-Roboter, der die angreift. Und das ist also total schräg und genauso muss man das machen. Das ist das, was ich mir gewünscht hätte, wie Convergence komplett ist. Leider schafft nicht jedes Heft, was ich bisher gelesen habe, genau diesen Zwiespalt. Dann geht's weiter mit Convergence Shazam Nummer 1. Das ist eben die Geschichte von Captain Marvel. Was ich an dem Heft schön finde, ist, dass man einen Schritt weiter geht und so eine Problemsituation bringt. Und zwar hat es diesen Moment gegeben, dass Telos angekündigt hat, die Kuppel geht runter, aber irgendwie ist die Kuppel nicht runtergegangen, sondern sie bleibt bestehen. Damit muss diese Gesellschaft in Forested City praktisch jetzt erstmal klarkommen. Ja, so nach und nach entspinnt sich da also ein Plot, den Dr. Sivana und Ibak dann wohl irgendwie schon seit langer, langer Zeit vor sich hin planen. Man nimmt dann also die komplette Marvel-Family gefangen. Irgendwie Mr. Morris, der Chef von, Wiz, Wiz Radio heißt, glaube ich, diese Sendestation. Ich bin mir gerade unsicher, wie das Radio da heißt. Eben der Chef von diesem Radiosender und eben Uncle Marvel, Uncle Dudley oder wie der Typ heißt. Ich bin so unheimlich schlecht mit Namen, also da muss ich mir Sachen aufschreiben, aber ich will mich hier einfach nicht so großartig vorbereiten, ich habe manchmal gar nicht die Zeit dazu. Jedenfalls werden die alle zusammengeführt, dann gibt es noch eine Erwähnung dieses riesigen Roboters, dieser Mr. Atom, der dann noch angreift, und es wirkt auf den ersten Blick, es wirkt so ein bisschen wie so ein Klassentreffen, weil man einfach wirklich jede elementare Figur diesem Shazam-Universum gibt, einfach nimmt und einfach erstmal in diesen einen Raum steckt. Allerdings ist dieses Heft voll, also gespickt mit diesen kleinen Anspielungen, die Charaktere dafür, dass sie eben nur ein oder zwei Hefte tatsächlich dann in diesem Event vorkommen, werden klasse eingeführt. Irgendwann steht dann eben Talkie Tawny dann auch im Bild und sagt, my name is Tawny and I do the talking here. Und das war also so ein großartiger Moment, also eben dieser erste Auftritt von Tawny. Talkie Tawny, das ist auch so eine meiner Lieblings-Shazam-Figuren. Ich weiß gar nicht, warum ich auf diese Funny Animals immer stehe, aber das ist irgendwie mein Stick. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Wie gesagt, ist schon so eine Art Klassentreffen für alle Shazam-Figuren, aber es wird hinten raus sehr, sehr gut aufgelöst. Eben auch ein Highlight. Und insgesamt, weiß ich nicht, so wenn der Hauptevent nicht wäre, und dieses Gezwungene, und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir die Figuren in den 2 Monaten irgendwie beschäftigen oder die Leser tatsächlich auch beschäftigen, wenn dieser bittere Beigeschmack nicht wäre, wenn das nicht dieses Gefühl dieses sogenannten Band-Aid-Events hätte, also dass man einfach versucht, diese 2 Monate zu überbrücken, dann wäre Convergence vielleicht gar nicht so schlecht, aber das wirklich so als, ja, für 2 Monate zu dem einzigen Programmpunkt zu machen, den DC hat, ich weiß nicht, ob das die beste Idee gewesen ist, keine Ahnung. Dazu kommt, dass man vielerorts hört, dass sich diese Convergence-Hefte überhaupt nicht so gut verkaufen, also selbst Harley Quinn, wie ich gehört habe, muss wohl im Regal gelegen haben wie Blei und wohl nicht mit den normalen, regulären Verkäufen der New 52 Harley Quinn-Hefte so übereinstimmen und ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet, weil mit der New 52 hat sich DC seine alten Leser verschreckt. Und die alten Leser, die Hardcore-Fans, haben genau an diesem Event Spaß und die neuen Fans eigentlich tendenziell eher nicht, weil die eben auch nicht wissen, wer ist diese Figur, wo kommt das her. Die können das nicht wertschätzen, die wissen halt nicht, warum das jetzt so viel Spaß macht. Und wenn da eine Erwähnung kommt, die sitzen dann auch wie Ochs vorm Berge und wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Und dementsprechend, ein Neuleser ist hier tatsächlich dezent überfordert. Wenn man vorher Earth 2 gelesen hat, dann kann man den Hauptevent gefahrlos weiterlesen. Das ist gar nicht das Problem, aber dann sollte man wirklich knallhart die Finger von den Einzelheften lassen. Das ist, glaube ich, nicht die Idee gewesen, die DC hatte, weil auch die Altleser packen diese Hefte in der Regel nicht an. Also nicht mal die Sammler, würde ich sagen, weil das ja auch zu keiner Serie gehört, die man jetzt irgendwie sammeln könnte. Das ist ja jetzt nicht die New 52 Harley Quinn oder der New 52 Shazam, sondern das ist ja eben der klassische Fawcett City, Erde 5, Captain Marvel. Dazu kommen noch so die ganzen Inkonsistenten mit Multiversity, und das beides so gleichzeitig abzufeiern, war vielleicht eine schlechte Idee. Beim nächsten Mal, wenn ich bei der nächsten regulären Sendung, habe ich dann wahrscheinlich auch die Convergence Booster Gold und Convergence Harley Quinn Hefte vorliegen, sodass ich die dann auch besprechen kann. Vom Harley Quinn Heft habe ich nicht so besonders viel Gutes gehört, wie gesagt, das muss ich nicht so besonders gut verkauft haben bisher. Und bei Booster Gold bin ich einfach gespannt, wie man mit der Figur umgeht. Das kann ich aber erst sagen, die habe ich mir in Print bestellt, wenn die dann irgendwann tatsächlich demnächst mal hier auch vorliegen. Die habe ich mir nämlich auch beim Comic Room bestellt. Und die melden sich immer nicht, keine Ahnung. Wenn man da eine Mail hinschreibt, dann kriegt man immer keine Mail zurück. Gut, dann sollte es aber mit Convergence gewesen sein. Ich möchte nochmal auf Justice League Nummer 40 eingehen. Das ist das Prelude zum Darkseid War. Ja, wenn man das so möchte, ist Justice League 40 eigentlich wieder mal sowas wie eine Ausgabe 0. Man kriegt also viel Fourth World mit, man kriegt also viele Origin-Stories kriegt man erzählt. In dem Heft ist Metron tatsächlich die Hauptfigur und erfasst so ein bisschen das zusammen, was im DC-Universum in den letzten, na, ich sag mal so 50 Jahren passiert ist tatsächlich. Fängt so an bei den Ursprüngen der Fourth World. Das Heft geht sehr stark auf diesen Pakt ein, auf den Tausch. Orion is caught free. Man sieht diese Situation nochmal, was ich ganz interessant finde. Und es ist auch so ein bisschen History of the DC Multiverse mit drin, weil man tatsächlich so jeden größeren Reboot tatsächlich gezeigt bekommt und auf einer sehr, sehr imposanten Art, auf einer großen Doppelseite, den Kampf des DC-Universums gegen den Anti-Monitor in der Crisis on Infinite Earth und dass es ein New 52-Heft gibt, was tatsächlich diesen Event auch tatsächlich ja, anerkennt, dass man also wirklich zeigt, dass es diese Happenings im DC-Universum tatsächlich auch wirklich gegeben hat, auch wenn sich natürlich keiner mehr daran erinnert, außer die Figuren, die eben aus dem oder von außen auf diese Events drauf gucken. Und dann eben auch Elemente zu sehen, wie die Infinite Crisis, wie die Zero Hour dann auch oder dann eben Flashpoint auch nochmal erwähnt wird und das alles nochmal so ein bisschen sortiert wird. Und dann trifft Metron tatsächlich auf den Anti-Monitor. Es entspinnt sich also eine unheimlich interessante Unterhaltung zwischen diesen beiden Figuren. Man erfährt eine ganze Menge über den Anti-Monitor, wie er jetzt drauf ist, seine Beziehung zu anderen Charakteren innerhalb des DC-Universums aktuell. In einem Panel wird dann auch die Convergence erwähnt, die derzeit ja durchs DC-Universum geistert, dass das also schon auch parallel zu dem passiert, was aktuell in der New 52 passiert. Der Anti-Monitor ist auf Erde 3 geblieben, wo wir ihn zuletzt dann ja auch in Forever Evil gesehen haben. Ich habe zum allerersten Mal das Gefühl in diesem Heft, dass das alles irgendwie zusammengehört, dass das nicht so einzelne, kleine, für sich stehende Comic-Serien sind, sondern dass Multiversity in dem einen Teil des Multiverses passiert, dass Convergence passiert, dass die Hauptkontinuität trotzdem noch passiert. Und zum allerersten Mal habe ich genau das Gefühl, dass das alles irgendwie schon verzahnt ist und nicht so isoliert. Was ich ganz witzig finde, weil DC ja dann nach Convergence den genau entgegengesetzten Weg gehen möchte. Und mit Justice League 40 schaffen sie zum ersten Mal, mir dieses Gefühl zu geben, was sie eigentlich erzeugen wollten. Und jetzt versagen sie dann oder versagen sie mir das, also, dass ich das nicht mehr bekomme nach Convergence. Ich bin nicht böse drum, weil dieses Konzept Kanon vor Kontinuität finde ich sehr, sehr, sehr lobenswert. Trotzdem ist es eben, hat es tatsächlich 40 Justice League Hefte gedauert, bis ich dieses Kontinuitätsgefühl, dieses ein Universum trotz Multiverse dieses Gefühl bei mir eben einstellt. Das ist eine Sache, die kriegt Marvel problemlos hin. Und solange wie ich Marvel Comics lese, die mit dem Multiverse spielen, habe ich immer das Gefühl, okay, was auf diesem Multiverse-Bereich passiert, hat eben unter Umständen sogar Einfluss auf ein anderes Universum. Wie gesagt, das schafft DC oder hat DC bisher selten geschafft. Hier haben sie es tatsächlich hingekriegt. Ich finde, dadurch, dass im Heft 40 so viel Universe-Building betrieben wird, so viel erklärt wird auch, das Multiverse erklärt wird, was ist überhaupt, womit haben wir hier überhaupt zu tun, kann man als jemand, der jetzt noch nicht so viel DC und noch nicht so viel New 52 gelesen hat, durchaus bei Nummer 40 einsteigen. Fortgesetzt wird das Ganze dann auch im Gratis-Comic-Tag-Heft oder im Free-Comic-Book-Day-Heft, besser gesagt. Und auch das kann ich mir erst angucken, wenn es tatsächlich hier physisch vorliegt. Deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Das ist eben dieses Divergence-Heft, was man kriegen konnte am gestrigen Samstag und demnach muss ich das auf eine spätere Sendung verschieben. Mehr kann ich jetzt aber so auch zu Justice League 40 gar nicht sagen. Also für mich ist es definitiv eine Empfehlung, auch wirklich, wenn man jetzt die letzten 2-3 Jahre bei DC ausgestiegen ist und überhaupt nicht mitbekommen hat, was da passiert ist. Ich denke, das wird für den Darkseid War auch überhaupt nicht wichtig sein, weil man die besten und wichtigsten Elemente für diesen Event tatsächlich mitgeliefert bekommt. Und alleine diese riesige Doppelseite, wo man eben das DC-Universum sieht, wie es gegen den Anti-Monitor kämpft, eben die Crisis on Infinite Earth, ist natürlich nur ein Platzhalter in dem Fall. Das ist schon vieles wert und auch Superboy Prime in einem New 52-Heft zu sehen, finde ich ein bisschen prophetisch oder ja, prophetisch kann man glaube ich da schon ganz gut sagen, weil ich denke, es wird nicht allzu lange mehr dauern, bis wir Superboy Prime tatsächlich dann auch in Persona zum Gesicht bekommen, aber das ist so meine Art der Orakelei. Meistens kommt diese Orakelei ja auch gar nicht zustande. Gut, das soll es für heute tatsächlich schon gewesen sein, weil, wie gesagt, ich muss das Ding jetzt gleich noch schneiden und hochladen und ich nehme auch gleich unter Umständen nochmal eine zweite Sendung auf, die dann eben nächste Woche versendet wird. Nächsten Samstag habe ich nämlich Geburtstag. Ich habe am Gratis-Comic-Tag Geburtstag. Jetzt könnte man eigentlich so als Gratis-Comic-Tag laden. Veranstalter, könnte man mir das jetzt einfach mal das ganze Paket zum Geburtstag schenken? Nein, möchte ich auch gar nicht haben eigentlich, ne, weil da ist auch viel Quatsch dabei. Wie gesagt, das U-Comics-Heft mitnehmen an eurer Stelle und ansonsten halt gucken, wenn ihr noch ein zweites bekommt, sucht euch einfach irgendwas aus. Ist ja wieder gratis Leseprobentag. Nächste Woche, wie gesagt, dann die Konserve. Es geht da um den sogenannten DC Comics Wrap-Up. Den habe ich ja schon mal angekündigt gehabt. Da schaue ich mir die Serien, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich mir die Serien angucken. Batman und Robin, das haben Max und ich gemeinsam gelesen. Hat mir hinten raus sehr gut gefallen, eben auch mit Robin Rises. Dann nochmal eben die beiden Arcs Godhead, die ich noch offen hatte zu besprechen. Dann noch die fehlenden Hefte Infinity Man and the Forever People. Eine Serie, die mich hinten raus noch ein bisschen überrascht hat. Und dann die größte Enttäuschung, der New 52 Lobo, ne, was dann hier also auch nochmal stattfinden soll. Das sind dann also die vier Serien, die ich mir in der nächsten Sendung angucke und danach, wie gesagt, dann ab Mitte Mai, ab dem Start von Secret Wars, dann eben auch der Wechsel des Fokus, der Fokuswechsel praktisch auf Marvel. Bin mal gespannt, wie sich das Marvel-Universum dann in den nächsten Monaten entwickelt. Was ich so gar nicht verstanden hatte die ganze Zeit, ist, dass dieses Secret Wars Event halt nicht einfach nur ein Event ist, sondern das ist das neue Marvel-Universum schon. Und was bisher so an Serien angekündigt worden ist, lässt mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht macht man hier jetzt schon das Gleiche, was DC gemacht hat in den Anfängen der New 52, einfach alles an die Wand zu schmeißen und zu gucken, was davon kleben bleibt, weil da in den nächsten Monaten sehr, sehr viel abstruses Zeug erscheinen wird. Und wahrscheinlich nutzt man jetzt diesen Event, diese Phase im Marvel-Universum einfach dazu aus, so ein Stimmungsbarometer zu bekommen. So kommt mir das zumindest manchmal vor, um dann eben im wirklich richtigen, echten neuen Marvel-Universum dann eben die Ausrichtung zu bekommen. Wobei auch nicht gesagt ist, dass Marvel nach Secret Wars nicht vielleicht einfach wieder zu dem zurückkehrt, was man schon gemacht hat. So allzu schlimm wäre das auch nicht, weil, ich weiß nicht, Reboots bei Marvel, dieser komplette Reboot, der ist eigentlich so nicht nötig. Abgesehen davon, dass natürlich sehr viel Kontinuität da ist in 50 Jahren, dass natürlich sehr, sehr viel Kontinuität am Arsch hat. Abgesehen davon gibt es eigentlich so keinen Grund, irgendwas zu rebooten, weil Marvel da einfach auch eine ganz andere Herangehensweise an ihre oder an seine Serien hat. Aber das soll jetzt auch nicht Thema sein. Ich wollte gerade eigentlich schon den Podcast beenden. Jetzt fange ich wieder an zu schwafeln und zu schwafeln und zu schwafeln und zu schwafeln. Und außerdem zu schwafeln. Wir sehen uns dann, oder hören uns. Ich sag mal, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns bei Twitter, da ist mein Gesicht. Haha. genau, für weitere Informationen nerdnerdnerd.blogsport.eu. Auf wieder Nerd. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.